es sein einst am ewigen Morgen, wenn alles badet in lichtem Schein. Wie wird es sein, wenn die seligen Scharen himmlische Ruhe, Himmelsruhe atmen ein? Oh ja, ich weiß, es wird allein ganz unaussprechlich herrlich sein, ja, herrlich sein. Dies Glück im Himmel bleibt unerklärlich, kein Mensch auf Erden kann es verstehen. Doch offenbart sich's, wenn wir verherrlicht das Licht der Ewigkeiten sehen. Wie wird es sein einst, wenn Palmen rauschen, wenn man sich reichet die Bruderhand? Wie wird es sein, wenn die Seligen lauschen dem Lobgesang am anderen Strand? Oh ja, ich weiß, es wird allein ein Ozean der Freude sein. Dies Glück im Himmel bleibt unerklärlich, kein Mensch auf Erden kann es verstehen. Doch offenbart sich's, wenn wir verherrlicht das Licht der Ewigkeiten sehen. Wie wird es sein einst, wenn Gott die Treuen mit goldenen Königskronen schmückt? Wie wird es sein, wenn die neue Erde im Morgenglanze lächelnd liegt? Und wie im Traum wird's uns geschehen, wir werden unseren Heiland sehen, den Heiland sehen. Dies Glück im Himmel bleibt unerklärlich, kein Mensch auf Erden kann es verstehen. Doch offenbart sich's, wenn wir verherrlicht das Licht der Ewigkeiten sehen.